Deutschlandradio Kultur. Kriminalhörspiel. Der griechische Staat ist die einzige weltweit operierende Mafia-Gruppierung, die es geschafft hat, pleite zu gehen. Die Griechen gingen immer davon aus, dass irgendwelche großzügig verteilten Kredite nie zurückgezahlt werden müssen und hielten das Leben auf Pump für die natürlichste Sache der Welt. Und sie verließen sich auf die Mechanismen einer gut geölten Vetternwirtschaft sowie auf einen Parteienfilz, der zuverlässig seine Klientel bediente. Pointiert und rücksichtslos offen blickt der 78-jährige griechische Schriftsteller Petros Markaris auf Krisen und Konflikte in seinem Heimatland. Auch als Kommentator der politischen Lage in Griechenland ist er in ganz Europa ein vielgefragter Gast bei Lesungen und Veranstaltungen. Der 1937 in Istanbul als Sohn eines armenischen Kaufmanns und einer griechischen Mutter geborene Petros Markaris besuchte als junger Mann in seinem Geburtsort ein österreichisches Gymnasium, studierte in Wien und Stuttgart Volkswirtschaft. Seit fast 50 Jahren lebt Markaris in Athen. International bekannt wurde er durch seine Bestseller-Krimis, in deren Mittelpunkt der charismatische Kommissar Kostas Charitos steht. Der 2011 veröffentlichte Roman Zahltag, nach dem unser Hörspiel entstand, ist nach Faule Kredite der zweite Band seiner Trilogie der Krise, die er 2013 mit Abrechnung abschloss. Reiche Griechen zahlen keine Steuern, arme Griechen empören sich darüber oder sie verzweifeln ob ihrer aussichtslosen Lage. Ein selbsternannter nationaler Steuereintreiber tut weder das eine noch das andere. Er handelt mit Drohbriefen und Schierlingsgift im Namen des Staates. Wir haben beschlossen zu gehen. Wir sind 4 Rentnerinnen und wir sind alleinstehend. Erst hat man uns die Renten zusammengestrichen. Dann hat man uns unsere Medikamente vorenthalten. Die Krankenkassen stünden bei den Apotheken in der Kreide, heißt es. Deshalb müssten wir die Medikamente selbst bezahlen. Das können wir aber nicht. Wir sind der Gesellschaft eine Last. So gibt es jetzt 4 Rentnerinnen weniger. Tja, kollektiver Selbstmord, kein Zweifel. Da sind wir im Grunde auch nicht zuständig. Alle 4 in den 40ern geboren. Die jüngste ist gerade mal 65 geworden. 2 der Frauen saßen in Sesseln vor dem laufenden Fernsehgerät. Die beiden anderen lagen auf einem Doppelbett im Nachbarzimmer. Ihre Pantoffeln hatten sie akkurat jeweils auf ihrer Seite neben dem Bett abgestellt. Ausführlich berichte ich meinem Chef, Oberkriminalrat Gikas, über unseren Einsatz im Arme-Leute-Viertel Ejalio. Tja. Der Tod der Rentnerinnen ist der erste Fall seit einem Monat im Dezernat für Gewaltverbrechen, Polizeipräsidium Athen, Attika. Morde sind im Augenblick nicht gefragt. Und zu allem Überfluss regnet es auch noch seit Anfang Mai. Verstehen Sie mich nicht falsch, Kostas, aber ich kann nur hoffen, dass es bei den alten Leuten bleibt. Wie meinen Sie? So wie sich die Dinge derzeit entwickeln. Bald werden es womöglich die Jungen sein, die Hand an sich legen. Oder sie radikalisieren sich, wenn sie nicht gleich auswandern. Laufen den Rattenfängern von Chrisi Avgi hinterher. Ja, die Zahl gewalttätiger Auseinandersetzungen nach Demonstrationen hat in den vergangenen Monaten erschreckend zugenommen. Da haben Sie recht. Aber mit ihrer Spendenaktion Lebensmittel für die Notleidenden haben die Rechtsradikalen durchaus gepunktet in der Bevölkerung. Rechtsradikal? Goldene Morgenröte. Gab es nur für reinrassige Griechen. Chrisi Avgi ist eine Nazi-Partei. Ich weiß. Andere Dezernate können sich derzeit vor Einsätzen kaum retten. Deshalb habe ich meine Assistenten angewiesen, um nicht den Eindruck von Untätigkeit zu erwecken, in unserer Abteilung Inventur zu machen. Die Kollegen haben Sorge, ihre Zulagen könnten ihnen sonst noch weiter gekürzt werden. Momentan sehe ich da keine Gefahr. Aber sehr löblich, Ihre Maßnahme. Nein, Kostas, die neue Beförderungsrunde steht an. Ich denke daran, Sie für den Posten des Kriminalrats vorzuschlagen. Ein lauer Bürojob. Aber die letzten Gehaltskürzungen würden so vielleicht ausgeglichen. Eigentlich dürfte ich Ihnen das nicht sagen. Ich schätze Sie als erfahrenen Kriminalisten in schwierigen Situationen. Ich... Adriani würde sich freuen. Ich... Danke Ihnen. Auch im Namen meiner Frau. Der allerdings oft mit dem Kopf durch die Wand will. Ich bitte Sie, Kostas, nehmen Sie sich demnächst ein wenig zurück, zumindest bis die Anträge auf Beförderung durch sind. Aufsteiger müssen wendig sein. Auch ein Weg, Mitarbeiter zu disziplinieren. Andernfalls würden Sie auch mich bloßstellen. Das ist Ihnen doch klar. Selbstverständlich. Ja, und vielen... Ja, bitte? Schluss mit Großreine machen, Chef. Wir haben einen Toten. Wo? Auf dem Keramikos-Friedhof. Seit wann sind wir für Tote in Ihren Gräbern zuständig? Auf dem antiken Keramikos, in der Perioststraße. Gut, Vlasopoulos. Bin schon auf dem Weg. Sokrates lässt grüßen. Kriminalhörspiel nach dem Roman Zahltag von Petros Markaris. Aus dem Neugriechischen von Michaela Prinzinger. Bearbeitung und Regie Christoph Dietrich. Der Himmel hat ein Einsehen. Als ich auf der Ausgrabungsstätte Keramikos eintreffe, hat es aufgehört zu regnen. Vlasopoulos nimmt mich in Empfang und führt mich an den Fundort. Wer hat die Leiche gefunden? Ein Antikenwärter, gegen 10.30 Uhr. Eigentlich hätte er die Inspektion des Geländes schon vor Öffnung der Kassen durchführen sollen, aber er ist erst seit kurzem hier, von der griechischen Staatsbahn hierher versetzt. Vom Bahnwärter zum Antikenwärter. Auch eine Karriere. Von Weitem schon entdecke ich Stavropoulos und die Kollegen von der Spurensicherung. Als ich näher komme, sehe ich, der Tote liegt vor einer Grabstele. Der Mann ist zwischen 50 und 60, trägt einen teuren dunklen Anzug, weißes Hemd. Auf der Nase sitzt eine Brille mit filigraner Fassung. Er liegt auf dem Rücken. Die Arme hat er vor der Brust gekreuzt. Merkwürdig. Die Lider sind geschlossen. Als hätte ihn jemand zur Bestattung aufgebahrt. Eigenartig, nicht? Das Ganze wirkt irgendwie inszeniert. Neben mir steht plötzlich ein beleibter, bärtiger 50-Jähriger. Verzeihung, Merenditis. Ich bin der Direktor der Ausgrabungsstätte. Ihr Kollege hat mich verständigt. Nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich mich einmische. Schließlich fühlt man sich ja verantwortlich. Vielleicht will uns der Täter mit der Wahl dieses Ortes etwas sagen. Und das wäre Ihrer Meinung nach? Sehen Sie, das hier ist die Grabstele der Igeso. Vermutlich ein Werk des Kallimachos. Was Sie hier sehen, ist übrigens nur eine Kopie. Das Original befindet sich im Archäologischen Nationalmuseum. In dem Video, das unser Dokumentarfilmer Gerasimos Nasiotis vor ein paar Jahren über den Keramikos gedreht hat, ist genau diese Stele. Kannten Sie den Mann? Nasiotis? Den Toten? Nein, ist mir völlig unbekannt. Dann danke ich Ihnen, dass Sie sich hier bemüht haben. Ja, natürlich. Entschuldigung, ich will Sie auch nicht länger aufhalten. Es ist nun mal eine Berufskrankheit von uns Archäologen, überall Symbolisches zu vermuten. Er drückt mir die Hand, nickt den Umstehenden zu. Während er sich entfernt, löst sich Stavropoulos aus einer Gruppe von Kollegen und kommt auf mich zu. Kannst du deinen Mordopfern nicht klarmachen, dass sie bitte nicht in abgesperrten Stadtvierteln rumzuliegen haben? Wegen der Demo war wieder mal kein Durchkommen. Du, die reden lieber mit dir als mit mir. Also, was hat er dir verraten, der Tote? War es Mord? Oder wieder nur Selbstmord? Äußere Einwirkungen sind auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Deshalb spricht vieles für Herzversagen infolge von Gifteinwirkung. Doch wer zieht sich schon fein an, um auf einer antiken Ausgrabungsstätte Selbstmord zu begehen? Und ein Giftfläschchen haben wir auch nicht gefunden. Dafür aber etwas anderes, was mich stutzig macht. Sieh dir das mal an. Er bückt sich und dreht die Leiche auf den Bauch. Ja, am Nacken. Fällt dir da was auf? Sieht aus wie eine kleine Schwellung. Wie nach einem Mückenstich. Was es genau ist, kann ich noch nicht sagen. Vielleicht ist es ein Mückenstich. Möglicherweise aber auch der Einstich von einer Nadel. Einer Nadel? Von einer Spritze zum Beispiel. Kann sein, dass ihm jemand etwas in den Nacken injiziert hat. Dann dürfte der Fundort wohl kaum der Tatort sein. Chef, inzwischen wissen wir auch, wer der Tote ist. Wir haben seinen Personalausweis gefunden. Außerdem zwei Kreditkarten und 280 Euro. Raubmord? Ist es also schon mal nicht. Es handelt sich um einen gewissen Athanasios Korasidis, geboren am 13.08.1957. Kula hat gleich in der Zentrale nachgefragt. Dieser Korasidis war Chirurg, wohnhaft in Ekali, mit einer Privatpraxis in der Karneadu-Straße 12. Im Nobelviertel Kolonaki. Und mit Villa im schicken Vorort Ekali? Der hat bestimmt nicht jeden operiert. Das bestätigt uns der Besuch in der Ayia Lavra-Klinik, einer teuren Privatklinik, in der Korasidis als Magen-Darm-Spezialist tätig war. Dem Leiter des Klinikums zufolge war er... Als Chirurg eine Koryphäe, als Mensch wohl eher schwierig, etwas egozentrisch. Das ist noch vornehm ausgedrückt. Die Schwestern und Kollegen waren bei meiner Befragung da weniger zurückhaltend. Ein Kotzbrocken sei der gewesen. Ständig Streit wegen Terminen, Diensten, Abrechnungen. Hast du sonst noch was rausgefunden? Nun ja, geschieden, zwei Töchter. Moment. Die Pathologie. Kostas, wie ich vermutet hatte, der Furunkel am Nacken rührt von einer Injektionsnadel her. Meinem Patienten wurde Gift verabreicht. Und nun halt dich fest. Keines der gängigen Mittelchen. Festhalten ist gerade ganz schlecht. Bin auf dem Weg zu Korasidis Privatdomizil. Also? Schierlingsgift. Bitte? Ja, genau. Dasselbe, mit dem Sokrates seiner Zeit das Zeitliche segnen musste. Und woher kriegt man diesen Schierling? Machst du Witze? Corneum maculatum, gefleckter Schierling, wächst überall in Griechenland. Besonders gern auf Brachflächen. Na schön. Offenbar haben wir es hier mit einer ganz besonderen Form von Altertumsliebhaberei zu tun. Kannst du mir auch schon was zum Todeszeitpunkt sagen? 15. Mai zwischen 19 und 23 Uhr. Wenn man berücksichtigt, dass das Gift etwa 2 Stunden benötigt, um vollständig zu wirken, von den Füßen her aufsteigend, bei vollem Bewusstsein übrigens, kannst du davon ausgehen, dass es zwischen, 17 und 21 Uhr verabreicht wurde. Ein Giftmord an einem Starchirurgen. Na toll. Da stehen jede Menge Fettnäpfchen bereit. Und aus ist es mit der schönen Beförderung. Das Domizil von Korasidis in der Mirtiasstraße entpuppt sich als zweistöckige Trutzburg, die eher in die Schweizer Berge passen würde als nach Ekali. Dem Gärtner, der gerade den Rasen sprengt, ist es gelungen, die staubige rote Erde Attikas in einen wahren Garten Eden zu verwandeln. Sattes Grün, wohin man blickt, aufgelockert durch üppige Rosenbeete. Die Wasserrechnung dürfte erheblich sein. Während Vlasopoulos Villa und Grundstück inspiziert, lasse ich mich vom Gärtner zur Haushälterin des Anwesens Anna Zeleni geleiten. Im Hintergrund ihrer Großküche plärrt der Fernseher. Die Lokalnachrichten bringen erste Meldungen über den Mord. Ich spare mir lange Vorreden und serviere ihr ohne Umschweife die Nachricht von Korasidis Ermordung. Gott! Das musste ja mal so kommen. Die Frau fasst sich mit beiden Händen ans Gesicht. Warum musste es mal so kommen? Ich stand bei ihm in Lohn und Brot. Aber bei allem Respekt, eins kann ich Ihnen sagen, er war unausstehlich. Ich wundere mich selbst, dass ich es so lange ausgehalten habe. Naja, er hat eben gut bezahlt. Seit wann kannten Sie Korasidis? Seit er das Haus hier gebaut hat. Da war er noch verheiratet. Nach der Scheidung vor 12 Jahren habe ich dann die Verantwortung für den Haushalt ganz übernommen. Solange die Mädchen im Ausland sind, fällt aber nicht allzu viel Arbeit an. Die Töchter wohnen beim Vater? Ja. So, das reicht jetzt. Seine Ex-Frau hat wieder geheiratet. Sie wollte mit ihrem alten Leben nichts mehr zu tun haben. Warum? Weil es die Hölle war für sie. Die arme Sula hat an seiner Seite nur gelitten. Er hat sie regelmäßig gedemütigt und betrogen. Und nach der Scheidung ging er noch schamloser vor. Brachte die jungen Dinger einfach mit ins Haus. Nur wenn seine Töchter mal da waren, da hielt er sich zurück. Junge Flittchen. Und am nächsten Morgen konnte er sie nicht schnell genug wieder loswerden. Gab es mal Streit wegen seiner Eskapaden? Keine Ahnung. Er war sexsüchtig, keine Frage. Und er war geldgierig. Und beides ergänzte sich vorteilhaft. wenn es mal nicht ganz rund lief. Er hatte ja Geld und, wie gesagt, er zahlte nicht schlecht. Die Töchter, sie leben beide im Ausland, sagten sie. Wo? Thalia, die Ältere, studiert in Paris. Zoa, die Jüngere, in London. Sie kommt doch mehr nach ihrer Mutter, während die Ältere ihrem Vater ähnlich. Kommen Sie mal. Ich glaube, das sollten Sie sich ansehen. Neben dem Eingang zum Wohnzimmer gibt es eine Stahltür, die wie der Eingang zu einem Tresor verschlossen ist. Ich schaue fragend zu Anna Zeleny. Ohne ein Wort erhebt sie sich und geht in den Flur. Vlasopoulos und ich folgen ihr. Am Ende des schmalen Ganges befindet sich eine alarmgesicherte Tür. Die Haushälterin gibt einen Zahlencode ein und die Tür springt auf. Vor uns öffnet sich, hell erleuchtet, ein riesiger Salon, der die Ausmaße eines Konferenzsaals hat. Der Raum ist fast leer. Nur in der Mitte befinden sich ein Sofa und zwei Sessel, die in entgegengesetzte Richtungen aufgestellt sind. Um von dort einen optimalen Blick auf das zu haben, was die eigentliche Bestimmung des Raums ausmacht. Gemälde über und über an den Wänden. Die Villa beherbergt eine großzügige, private Gemäldegalerie. Herr Kommissar, haben Sie mal einen Moment? Ich habe da was im Netz gefunden, das Sie sich unbedingt ansehen müssen. Als ich am nächsten Morgen mein Büro betrete, sitzt meine Assistentin Kula schon vor ihrem Computer. Was sie mir auf dem Bildschirm zeigt, verschlägt mir augenblicklich die Sprache. Sehr geehrter Athanasios Korasidis, Sie sind als Chirurg an einer der teuersten Privatkliniken tätig. In Ihrem Besitz befinden sich eine zweistöckige Villa mit Swimmingpool in Lekali, ein Landhaus auf Paros, ein Rennboot und eine umfangreiche Gemäldesammlung. Darüber hinaus finanzieren Sie Ihren Töchtern ein Studium im Ausland. Beim Finanzamt geben Sie ein zu versteuerndes Nettoeinkommen von 50.000 Euro an. Tatsächlich liegt die zu zahlende Steuerschuld bei gut 200.000. Zahlen Sie daher bitte innerhalb der nächsten 5 Tage den Ihrem Einkommen entsprechenden Betrag in Höhe von 200.000 Euro an das zuständige Finanzamt. Sollten Sie Ultimo überschreiten, wird anders abgerechnet und Sie werden liquidiert. Sokrates lässt grüßen, der nationale Steuereintreiber. Woher haben Sie das, Kula? Aus einem sozialen Netzwerk. Erst habe ich aufs Geratewohl herumgestöbert. Beim Durchforsten zahlreicher Blogbeiträge bin ich dann fündig geworden. Glauben Sie, das Schreiben ist ernst gemeint? Kann schon sein. Das Absendedatum 10. Mai passt jedenfalls. 5 Tage später war Korasidis tot. Wir müssen den Blogger ausfindig machen. Das dürfte schwierig werden. Nutzer sozialer Netzwerke verschleiern in der Regel ihre Identität. Da müssen Spezialisten ran. Wir könnten den Blog sperren lassen. Aber so erfahren wir natürlich nicht, wer den Brief ins Netz gestellt hat. Und auch nicht, was er uns sonst noch auf diesem Wege mitteilen möchte. Ich brauche einen Ausdruck davon. Und verständigen Sie Gikas. Er möchte bitte ein Meeting arrangieren. So heißt das ja nun heutzutage, neugriechisch. Mit den Kollegen von der Steuerfahndung und vom Dezernat für Computerkriminalität. Ich werde mir derweil die Privatpraxis dieses Steuerverweigerers anschauen. Korasidis mag zwar eine Schwäche für junge Mädchen gehabt haben. Für die Arbeit in seinem Büro bevorzugte er offenbar reifere Jahrgänge. Die Frau, die mir in der Praxis in der Carneado-Straße gegenüber sitzt, ist schlank und groß gewachsen. Sie trägt ein eng anliegendes Kostüm, ist dezent geschminkt. Sie wirkt angespannt. Frau Lefkaviti, Sie sind die einzige Angestellte hier? Wir sind eine Praxis mit einer eher überschaubaren Patientenkartei. Ich habe alle hier anfallenden Arbeiten erledigt. Klasse, Stadtmasse. So lohnt sich das. Dann waren Sie also an den Sprechstundentagen von morgens bis abends anwesend? Bis zum Ende der Sprechstundenzeit. Manchmal hat der Athanasios auch Termine nach den Sprechstunden. Da hat er mich für gewöhnlich nach Hause geschickt. Damit er ungestört sein Schäferstündchen abhalten konnte. Hat Ihnen Dr. Korasidis gesagt, um was für Termine es sich handelte? Es waren wohl Termine mit Pharmavertretern. Haben Sie die selber noch in Empfang genommen? Manchmal. Das letzte Mal, das war vorgestern. Am Abend vor seiner Ermordung. Und? Waren Sie noch bis zum Ende des Besuchs hier? Nein. Ich habe den Herrn ins Büro geführt Dann habe ich Feierabend gemacht. Wann ist der Mann gekommen? Das muss so kurz nach 5 Uhr gewesen sein. Na klar. Der Mörder hat sich als Medikamentenvertreter Zutritt verschafft. Erinnern Sie sich, wie der Mann ausgesehen hat? Mittelgroß, mit graumelierten Schläfen. Das Übliche eben, Anzug, Musterkoffer. Als er mit Corasides allein ist, tritt er unter irgendeinem Vorwand von hinten an ihn heran, um ihm einen Prospekt zu zeigen. Und zückt die Injektionsnadel. Ist Ihnen am nächsten Morgen irgendetwas in der Praxis aufgefallen? Nein. Es war alles wie immer. Er schleift den Gelähmten auf die Liege, wartet ab, bis der Tod sein Werk verrichtet hat. Sauber und effektiv. Ich greife in die Jackentasche und zücke den Computerausdruck von Kula. Rolf Cavitti, ist Ihnen dieses Schreiben bekannt? Sie wirft nur einen flüchtigen Blick auf das Papier. Das ging bei uns vor circa einer Woche ein, per E-Mail. Thanos hat dem keine Bedeutung beigemessen. Wir bekommen häufiger Droh- und Schmähbriefe. Wen wundert's? Seine Sekretärin scheint die einzige zu sein, die ihn vermisst. Oberkriminalrat Gikas hat die Besprechung auf 3 Uhr nachmittags angesetzt. Als ich mit Kula sein Büro betrete, sind schon alle versammelt. Er selbst, Lambropoulos vom Dezernat für Computerkriminalität und ein junger Mann, Mitte 30, namens Spiridakis, Experte für Steuerfahndung. Sie alle haben meinen Bericht gelesen, sodass ich mich kurz fassen kann. Geklärt haben wir Todesursache und Tatzeit. Zum Tatort und zum mutmaßlichen Tathergang gibt es eine starke Hypothese, die die Spurensicherung derzeit überprüft. Unklar ist noch, wie der Täter sein Opfer auf den Keramikos gebracht hat. Unter der Voraussetzung, dass die Drohmehl echt ist, vieles spricht dafür, das Opfer hat die Mehl fristgerecht erhalten, kennen wir auch ein Motiv. Allerdings, ich habe da Zweifel. Warum? Ich mag nicht so recht an einen modernen Robin Hood glauben, der mordet, um dem griechischen Staat unter die Arme zu greifen. Derzeit können wir eine Tat aus persönlichen Motiven nicht ausschließen. Sollte der Täter allerdings weiter morden, haben wir es möglicherweise tatsächlich mit einem Überzeugungstäter zu tun. Einem, der sämtliche Steuersünder im Visier hat. Ich denke, dann sollten wir auch den Minister hinzuziehen. Natürlich, Chef. Um für alle Eventualitäten abgesichert zu sein. Wenn es sich um einen Fanatiker handelt, müssen wir schnellstmöglich klären, woher der Täter die Informationen zu Corasides Steuerschuld hat. Zu der tatsächlichen und zu den Angaben in dessen Steuererklärung. Ja. Eine Aufgabe, die in Ihre Zuständigkeit fällt, Kollege Lampropoulos. Ja, natürlich, aber ich habe ja... In Frage kommen als Informationsquellen. Doch eigentlich nur das Finanzamt und sein Steuerberater. Und genau der interessiert mich. Was weiß der Steuerberater? Es besteht allerdings auch die Möglichkeit, dass der Täter die Steuersoftware Taxis gehackt hat. Ich denke, meine Leute kommen nicht umhin, das System auf ein Leck hin zu untersuchen. Aber Moment mal. Wie kann das sein? Wenn es zutrifft, dass Corasides lediglich ein Jahreseinkommen von 50.000 Euro angegeben hat, wieso hat ihn das Finanzamt nicht schon längst überprüft? Vielleicht gab es ja eine Steuerprüfung. Und dabei soll diese Summe nicht aufgefallen sein? Doch, aber man hat beide Augen zugedrückt. Korruption ist wie eine Pille. Man braucht nur genug Flüssigkeit, um sie hinunterzuschlucken. Fällt die Überprüfung von Steuererklärungen nicht in Ihr Aufgabengebiet, Herr Spiridakis? Aber ja. Nur wir bekommen tagtäglich so viele verdächtige Zahlen rein, dass wir einfach nicht mehr hinterherkommen. Auch uns wurde das Budget gekürzt. Beamte entlassen. So enthauptet der Staat sich selbst. Bleibt zuletzt die Frage, warum benutzt der Täter Schielingsgift? Warum der antike Keramikos? Warum der Bezug auf die alten Griechen? Sie haben recht, Kostas. Dieser Frage müssen wir unbedingt nachgehen. Nur bringt sie uns momentan nicht weiter. Ich stimme dem Kollegen Charitos zu. Wir sollten beim Steuerberater ansetzen. Soll ich ihn für morgen vorladen? Auf keinen Fall. Dann hat er alle belastenden Belege entsorgt. Er ist ja im Zweifelsfall Mittäter. Nein, wir gehen dahin. Am besten gleich. Dass Sie mir aber äußerst diskret vorgehen, Kostas. Das Schreiben des Mörders unterliegt strengster Geheimhaltung. Anweisung des Ministers. Das Steuerberatungsbüro von Minas Katsumbelos liegt im dritten Stock eines Wohnblocks aus den 70ern. Er selber versprüht einen ähnlichen Charme. Doch auch der ist verschwunden, als Piridakis und ich die Herausgabe der Steuerakte von Athanasios Korassidis verlangen. Das hat doch posthum überhaupt keine Bedeutung mehr. Das zu entscheiden überlassen Sie doch bitte uns. Schauen Sie, Charitos. Spiridakis hält mir einen Bogen hin, deutet auf eine Zahl. Die letzte Steuererklärung. Nettoeinkommen 50.000. Der Mörder kannte also die Summe ganz genau. Herr Katsumbelos, finden Sie es eigentlich normal, dass ein so renommierter Arzt wie Korassidis ein Einkommen von gerade mal 50.000 Euro deklariert? Mein lieber Herr Spiridakis, in diesem Beruf lernt man vieles als normal anzusehen. Andernfalls sucht man sich lieber einen anderen Job. Sie finden es also völlig korrekt, dass Ihr Klient zwei Immobilien besitzt, aber keinerlei Steuern dafür bezahlt? Immobilien? Davon höre ich zum ersten Mal. Das Haus in Ekali? Oh, die Villa gehört ihm nicht. Sie ist auf die Namen seiner beiden Töchter eingetragen. Die dafür mangels eigenem Einkommen sicher keine Steuern zahlen. Und was ist mit dem Landhaus auf Paros? Auch das gehört ihm nicht. Er hat das von einer Offshore-Firma gemietet. Moment, wenn ich mal in die Akte schauen dürfte. Hier, bitte. Der Vertrag mit Ocean Estates. Was für ein fantasievoller Name. Mehr als die Hälfte aller griechischen Ferienhausbesitzer hält ihr Eigentum bei irgendeiner Offshore-Firma am Grunde des Meeres versteckt. Sie sehen, es hat alles seine Richtigkeit. Und was ist mit der Kunstsammlung in seiner Villa? Davon weiß ich nichts. War er denn Kunstsammler? Dann hätte ich jetzt gerne mal das Stammblatt aus Korassidis Quittungsbuch. Aber selbstverständlich. Bitteschön. Soll das heißen, Korassidis hatte im vergangenen Jahr nur 90 Patiententermine? Das ist die Zahl, die er mir genannt hat. Die Überprüfung seiner Angaben ist nicht meine Sache. Die obliegt der Steuerfahndung und ich bin nicht befugt, Ihre Arbeit zu machen, Herr Spiridakis. Um uns keine weiteren Blößen zu geben, beschlagnahmen wir die Steuerakte und ziehen uns zurück. Auf der Straße erklärt mir Spiridakis den Grund für seine Zurückhaltung. Der hat ja recht. Eigentlich müssten wir die Angaben der Ärzte kontrollieren. Aber wie? Sollen wir vor jeder Arztpraxis einen Beamten stellen, der die Patienten nach den Quittungen befragt? Wir wissen doch, wie das läuft. Der Arzt sagt, die Behandlung kostet 100 Euro. Wenn Sie eine Quittung wollen, kostet sie 150 Euro. So einfach ist das. Bei den Kassenärzten funktioniert das System natürlich nicht. Die lassen sich dafür dezent Geldbriefchen zustecken, damit eine Behandlung überhaupt stattfindet. Als Täter wie als Informant scheint mir Katsumbelos auszuscheiden. Bleibt uns also das zuständige Finanzamt. Sollten wir denen morgen einen Besuch abstatten? Auf keinen Fall. Die laden wir vor. Übermorgen. Damit ich noch ein wenig recherchieren kann. Den Sachbearbeiter und den Leiter der Dienststelle. Und bei der Vernehmung werden nicht nur wir beide zugegen sein, sondern möglichst alle Kollegen, die auch beim Meeting dabei waren. Warum? Um sie einzuschüchtern. Wir müssen richtig Angst kriegen. Was glauben Sie, wie gut die Mitarbeiter der Finanzämter untereinander vernetzt sind, um sich gegenseitig zu decken? In den Nachrichtensendungen am Abend und am folgenden Tag berichten sie jetzt ausführlich über den Schierlingsgiftmord. Mangels Fakten ergehen sich die Journalisten in gewagten Spekulationen über die Anspielungen auf die Antike. Auch Adriani hat dazu eine klare Meinung. Unter unseren Ahnen wäre ein Typ wie dieser Korassidis gar nicht denkbar gewesen. Da wussten die da oben noch, dass sie eine Verantwortung für die Stadtgemeinde hatten, die Polis. Der Sokrates, der hat doch den Schierlingsbecher bekommen, weil der sich außerhalb gestellt hatte. Ermutigt durch das profunde Halbwissen meiner Gattin, bemühe ich mich am übernächsten Morgen im Meeting mit den Finanzbeamten herauszufinden, ob sich Korassidis tatsächlich außerhalb der Gemeinschaft gestellt hatte. Es gibt Hinweise, die darauf schließen lassen, dass es in Ihrem Finanzamt möglicherweise eine undichte Stelle gibt. Wir fragen uns, wie es der Mörder anstellen konnte, Korassidis steuerpflichtiges Einkommen zu ermitteln. Und deshalb laden Sie uns vor. Der wird Taxis angezapft haben. Ich frage mich vor allem, ist es Ihnen nicht seltsam vorgekommen, dass ein allseits bekannter Chirurg, der in einer Privatklinik operiert, ein Einkommen von gerade mal 50.000 Euro angibt? Aber wieso? Ein prominenter Arzt hat doch auch eine Menge Ausgaben. Spesen, Miete für die Praxisräume, eine Sekretärin. Da bleibt ihm kaum noch was zum Leben. Wie soll er dann noch zwei Liegenschaften finanzieren? Corazides hat sie vorsorglich in seiner Steuererklärung auch nicht deklariert. Natürlich gehören sie ihm offiziell auch nicht. Nur seinen Töchtern und einer Offshore-Gesellschaft. Laut Firmenregister ist er einer ihrer Teilhaber. Wenn sie ihm nicht gehören, haben sie in seiner Steuererklärung auch nichts zu suchen. Was erwarten Sie, dass wir den Bürgern hinterher schnüffeln, wer welchen Grundbesitz hat in der Familie? Aufteilen auf Verwandte, das machen doch alle. Der Sachbearbeiter hilft dem Chef aus der Patsche. Gibt sicher Pluspunkte. Selbst wenn wir wollten, wir haben gar nicht das Personal, um alle Steuererklärungen nachzuprüfen. Auch bei uns sind Kollegen entlassen worden. Gehälter und Zulagen hat man uns gekürzt. Sollen wir jetzt freiwillig auch noch unbezahlte Überstunden machen? Nein, durchaus nicht. Es wäre nur schön, Sie würden wenigstens den Job machen, für den Sie bezahlt werden. Und finden Sie es nicht auch merkwürdig, dass dieser gefragte Mediziner in einem ganzen Jahr nur 90 Quittungen ausgestellt hat? Ist Ihnen völlig entgangen, dass Ihr Kunde im Besitz einer stattlichen Yacht ist und einer umfangreichen Gemäldesammlung? Gemälde? Davon höre ich zum ersten Mal. Und es ist doch nicht unsere Aufgabe... Hören Sie, Herr Flachakis, Ihre kleinliche Rechthaberei interessiert hier niemanden. Hier geht es um die Aufklärung eines Mordes. Morgen früh werde ich beim Staatsanwalt die Offenlegung Ihrer Konten beantragen. Das gilt auch für Sie, Herr Meliaresis. Das können Sie sich sparen. Sie werden nichts finden. Konstantinos, warum erzählen wir Ihnen nicht, wie es wirklich ablief? Komm schon, lassen wir die Sache los. Na schön. Wir wurden von einer hochrangigen Persönlichkeit nachdrücklich aufgefordert, Corazides Steuererklärung nicht gründlich zu prüfen. Natürlich sind uns die Ungereimtheiten, die Sie erwähnen, auch aufgefallen. Aber auf Geheiß von oben haben wir natürlich die Finger davon gelassen. Und wer ist diese hochrangige Persönlichkeit? Den Namen behalte ich für mich. Uns beiden droht die Strafversetzung in die Mobilitätsreserve. Der Herr aber würde alles abstreiten. Corazides, hieß es zur Begründung, sei ein hervorragender Arzt und eine Stütze unserer Gesellschaft. Ich beende das Meeting und entlasse die beiden Finanzbeamten. Ob sie von Corazides Schmiergeld genommen haben oder ob sie tatsächlich von einem Politiker unter Druck gesetzt wurden, es dürfte schwer nachzuweisen sein. Wenn sie Geld genommen haben, haben sie es ins Ausland transferiert. Zypern, Schweiz, Liechtenstein. Den Politiker werden wir kaum ausfindig machen. Und wenn, können wir ihm doch nichts am Zeug flicken. Von ganz oben. Ein Ministergarner, das hätte uns gerade noch gefehlt. Abwarten. Zunächst beauftrage ich Lambropoulos, bei seinen Leuten nachzufragen, ob die in der Patientendatei aus der Praxis von Corazides auf politische Prominenz gestoßen sind. Dann bitte ich Vlasopoulos, in der Ayia-Lavra-Klinik nachzufragen, ob unser Starchirurg in den letzten 2-3 Jahren hin und wieder zu auffallend günstigen Konditionen operiert hat. Ja, das hat er wohl. Normalerweise war er sehr auf seine Tarife bedacht. Aber vor etwa einem Jahr gab es so einen Fall. Einen. Eine ältere Frau, eine Frau Kalanaku, die hat er tatsächlich ohne Honorar behandelt. Wenig später meldet sich Lambropoulos. Die Patientendatei enthält jede Menge Prominenz, aber nur einen Namen, der aus der Politik bekannt ist. Kalanaku. Der Name des Vizeministers für Arbeit und Sozialversicherung. Bingo. Und die ältere Patientin mit der Darmkrebserkrankung, das war wohl niemand anderes als seine Mutter. Kaum habe ich aufgelegt, meldet sich Kula. Chef, von der Polizeiwache Elefsina ist gerade eine Meldung eingegangen. Auf der Ausgrabungsstätte Elefsis hat man einen Toten gefunden. Alles spricht dafür, der nationale Steuereintreiber hat wieder zugeschlagen. Und in der Tat, als ich den Fundort inspiziere, offenbart sich mir ein ähnliches Bild wie auf dem Keramikos. Die Lage der Leiche unterhalb einer Stele. Die gekreuzten Arme vor der Brust. Die Einstichstelle für die Giftinjektion. Weder Stavropoulos noch ich zweifeln daran, dass es sich um Schierlingsgift handelt. Diesmal hat es einen Stylianos Lazaridis getroffen. Aber wir haben einen Zeugen, einen Pakistani, der nachts das Ausgrabungsgelände von Elefsis als Schlafplatz nutzt, um vor rassistischen Schlägern sicher zu sein. Er will beobachtet haben, wie gestern Nacht jemand einen Sack auf das Gelände geschleppt und ausgepackt hat. Ja, und dann habe es geblitzt, als würde die Person Fotos machen. Und? Hat er die Person erkannt? Nein. Je weniger man weiß, desto besser, habe er sich gesagt. Verständlich. Er ist ein Illegaler. Er hat sein Versteck nicht verlassen. Der Fall wächst sich aus. Und wir haben nicht den geringsten Anhaltspunkt. Immerhin ist Kula fündig geworden. Als ich am Nachmittag ins Büro zurückkehre, werde ich schon ungeduldig erwartet. Also, dieser Lazaridis war Universitätsprofessor und Unternehmensberater bei Global Internet Systems. Der Firmensitz liegt in Psychico. Gewohnt hat er in Marussi. Und? Haben Sie auch schon einen Drohbrief im Netz gefunden? Allerdings. Wieder im Blog eines sozialen Netzwerks. Hier, schauen Sie. Sehr geehrter Herr Stylianos Lazaridis, offiziell sind Sie Professor an der Universität Piräus. Als Mitglied der Regierungspartei PASOK haben Sie gleichzeitig den Posten des Generalsekretärs für Technologie und Forschung inne. Das gesamte Forschungsbudget Ihrer Universität geht also erst einmal durch Ihre Hände, sodass Sie sich die Rosinen herauspicken können. Praktisch, nicht? Offiziell sind Sie Unternehmensberater bei Global Internet Systems. Faktisch gehört Ihnen diese Firma, da Ihre Mutter als Eigentümerin eingetragen ist. Dank Ihren Beziehungen zur Regierungspartei bekommt die Firma, ganz ohne Ausschreibung, die lukrativsten Aufträge für die Einrichtung von Computernetzwerken und Spezialsoftware in allen staatlichen Einrichtungen. Kein Wunder, dass dann oft nichts funktioniert. Allerdings. Offiziell sind Sie nur Eigentümer einer Dreizimmerwohnung in Marussi. In Wahrheit besitzen Sie auch ein Ferienhaus auf Santorini. Auch das haben Sie Ihrer Mutter überschrieben, einer Frau mit einer kleinen Witwenrente. Offiziell mieten Sie als passionierter Segler jeden Sommer eine Yacht, die angeblich einer Offshore-Firma gehört. In Wahrheit sind Sie Teilhaber dieser Firma. Die Yacht gehört Ihnen. Offiziell geben Sie bei Ihrem Finanzamt ein zu versteuerndes Einkommen von 60.000 an. Tatsächlich müssten Sie Steuern in Höhe von 250.000 Euro entrichten. Daher fordere ich Sie auf, obige Summe innerhalb von 5 Tagen an das zuständige Finanzamt zu überweisen. Sollten Sie Ultimo überschreiten, wird anders abgerechnet und Sie werden liquidiert. Sokrates lässt grüßen, der nationale Steuereintreiber. Kula, konnten Sie bei diesem zweiten Brief den Absender lokalisieren? Auch diesmal keine Chance. Er verwischt seine Spuren, sorgfältig. Der sendet von einem Google-Mail-Konto und benutzt wahrscheinlich WLAN. Informieren Sie Lampropoulos. Seine Leute müssen der Sache nachgehen. Und Gikas soll nochmal die Expertenrunde einberufen. Ich werde mir dabei diese Firma anschauen. Und Vlasopoulos die Wohnung in Marussi. Der Rubikon ist überschritten. Das Meeting am nächsten Morgen findet nicht in Gikas Büro statt, sondern im Ministerium. Immerhin war Lazaridis Funktionär der Regierungspartei. Der Vizefinanzminister persönlich leitet die Sitzung. Wer weiß von den beiden Mahnschreiben? Die Dienststelle von Herrn Charitas, die Abteilung für Computerkriminalität und das Amt für Steuerfahndung. Und die Mitarbeiter von Global Internet Systems. Lazaridis hat die Drohmail erhalten und sie in der Firma herumgereicht. Nach Aussagen der Mitarbeiter hat er sich vor ihnen sogar über das Pamphlet lustig gemacht. Das Papier muss um jeden Preis geheim gehalten werden. Wenn das an die Öffentlichkeit gerät, das hätte verheerende Folgen. Wir haben die Seite sperren lassen. Allerdings wissen wir nicht, wer zuvor schon auf diesen Block gestoßen ist. Im Übrigen haben wir herausgefunden, von wo aus der nationale Steuereintreiber die Sicherheitscodes von Taxis geknackt hat. Der Angriff kam aus Deutschland. Aus Deutschland? Wenn die Presse das erfährt, behaupten die noch, die Merkel steckt dahinter. Er hat sich zweimal, 2 ganze Nächte lang eingeloggt, dann nicht mehr. Vermutlich, um keine weiteren Spuren zu hinterlassen. Aber es dürfte gereicht haben, um eine Menge Material herunterzuladen. Auch das muss unbedingt geheim gehalten werden. Am Ende gibt es noch diplomatische Verwicklungen. Wie konnte es dem Täter gelingen, die Steuersoftware Taxis anzuzapfen? Herr Minister, heutzutage knacken 16-Jährige die Sicherheitscodes des Pentagon. Genau wissen wir das noch nicht. In den vergangenen Jahren haben wir Unsummen an Steuergeldern investiert, um das Dezernat für Computerkriminalität personell und technisch aufzurüsten. Jetzt kommen Sie mir mit so einer Antwort. Unsummen, zu denen die Ermordeten nichts beigetragen haben. Wir tun unser Möglichstes. Die Untersuchungen laufen noch. Immerhin ist die Seite mit dem Bekennerschreiben jetzt blockiert. Das ist sicher vernünftig. Ich fürchte nur, das Sperren hilft wenig. Wie kommen Sie darauf? Der Täter hätte sich auf postalische Briefe an seine Opfer beschränken können. Aber er wählt den Weg über das Netz. Er sucht die Öffentlichkeit. Denn er will, dass seine Taten und seine Motive von jedermann wahrgenommen werden. Ermordet, das will er uns jedenfalls weismachen, aus Überzeugung. Stimmen denn die Daten, auf die er sich beruft? Absolut. Sowohl bei Korashides wie auch bei Lazarides. Und die Anschuldigungen wegen Steuerhinterziehung sind fundiert oder dienen sie nur als Lizenz zum Töten? Nun, die Steuergesetzgebung lässt so viele Schlupflöcher, dass jeder, der keine Steuern zahlen will, damit durchkommt. Und zwar in den meisten Fällen durchaus legal. Wir leben in einem demokratischen Land, Herr Spirithakis. Wenn die Bürger die Möglichkeit ausschöpfen, die ihnen das Gesetz bietet, können wir sie nicht als Steuersünder anprangern und schon gar nicht ermorden. Was ist mit den antiken Ausgrabungsstätten? Könnte der Täter vielleicht Archäologe sein? Na schön. Jedenfalls haben diese Morde ab sofort allerhöchste Priorität. Ich hoffe, alle haben das verstanden. Ganz unverkennbar ist das ein Schlag gegen die Autorität des Staates und den Ruf unseres Landes. Seit ich Adriani von meinem aktuellen Fall berichtet habe, besteht sie darauf, das Abendessen vor dem Fernseher einzunehmen. Die Steuerhinterziehung aber blüht wie nie zuvor. Und die auf der rechten Seite des Bildschirms wird jetzt ein Dialogfenster eingeblendet mit dem Vize-Finanzminister. Der genau Ihre Arbeit erledigt, Herr Minister. Er bestraft die Steuersünder. Guten Abend, Frau Fosteri. Was Sie da sagen, ist nicht zutreffend. Es handelt sich um einen Serienkiller, nicht um einen Robin Hood. Das sehen die Bürger dieses Landes möglicherweise ganz anders. Mhm. Die fragen sich, wie übrigens auch unsere Gläubiger in der EU, wieso der griechische Staat nicht in der Lage ist, Steuerhinterzieher aufzuspüren, ein Mörder aber schon. Frau Fosteri. Und Sie werden sich auch fragen, ob der Staat die Dienste eines solchen Mannes nicht nutzen sollte, um seine Steuern einzutreiben. Frau Fosteri, zunächst einmal steht noch gar nicht fest, ob die Opfer tatsächlich Steuerhinterzieher waren. Ha! Das sagen Sie. Schauen wir doch mal, was uns der Mörder selbst dazu zu sagen hat. Auf dem Bildschirm werden die beiden Drohbriefe eingeblendet. Zuerst der an Korashides, dann der an Lazarides. Also sowas. Dann folgen Ausschnitte aus Dokumentationsfilmen über die beiden Ausgrabungsstätten. Nach einem harten Schnitt nächtliche Fotos der Ermordeten an ihren jeweiligen Fundstellen bei den Stelen. Da braut sich was zusammen über uns. Zum Schluss altgriechische Textzeilen zum Tode von Sokrates. Woher haben die das? Woher haben Sie das? Das Material wurde uns heute von einem Boten in Form einer DVD überbracht. Aha. Hellers Channel liegt darüber hinaus eine Liste aus dem Finanzministerium vor. Mit 12 Namen von Steuerschuldnern, die innerhalb der letzten Tage, seit dem Bekanntwerden des ersten Mordes mit Schierlingsgift, schlagartig ihre gesamte Steuerschuld beglichen haben. Die Summen gehen bis zu 900.000 Euro. Im Finanzministerium, Ihrem Hausherrminister, sind demnach innerhalb weniger Tage rund 7 Millionen Euro eingetrieben. 7 Millionen? Die Zahlen kann ich nicht bestätigen. Der nationale Steuereintreiber verhilft dem Staat innerhalb kürzester Zeit zu sprudelnden Steuereinnahmen. Und nach dieser Sendung dürften weitere Zahlungen zu erwarten sein. Mein lieber Kostas, den müsste man zum Finanzminister machen. Dass die Bürger unseres Landes sich von den etablierten Parteien und ihren Politikern abwenden und radikalere Lösungen bevorzugen? Lass dir Mann hübsch Zeit mit den Ermittlungen. Frau Fosteri, Ihre Argumentation ist unverantwortlich. Denk an die Zulagen, die Sie euch gestrichen haben. Das Donnerwetter lässt nicht lange auf sich warten. Unglaublich! Im eigenen Haus! Dickers droht am nächsten Morgen mit einem Disziplinarverfahren. Das wird ein Nachspiel haben. Da er annimmt, im Polizeipräsidium gäbe es eine undichte Stelle. Unsinn. Aber was ist das für ein Filmchen, das Sie da gestern vorgeführt haben? Woher stammt das Material? Ich lasse mir ein Exemplar dieser DVD von Hellers Channel kommen. Eine Stunde später sitze ich Merendites im Dokumentationszentrum am Keramikos gegenüber. Sie hatten recht, Herr Merendites. Als wir die erste Leiche hier auf der Ausgrabungsstätte fanden, sagten Sie, der Mörder versuche seinen Taten Symbolcharakter zu geben. Aber welchen? Der Bezug auf Sokrates verweist auf den Schierling, mit dem er mordet. Schierling? Er verwendet Schierling? Der Mörder will die Antike wieder aufleben lassen. Ja, schön. Aber warum? Ist Ihnen bei dem Video irgendetwas aufgefallen? Kennen Sie vielleicht das Bildmaterial auf der DVD? Aber ja, das kommt aus unserem Haus. Vor 3-4 Jahren hat Nassiotis einige seiner PR-Filme für uns gedreht. Und in einem dieser Videos geht es, wie ich ja schon sagte, genau um diese Stele. Wer ist Nassiotis? Erasimos Nassiotis ist ein Deutschgrieche, spezialisiert auf die Präsentation archäologischer Stätten. Wir arbeiten seit Jahren mit ihm zusammen. Wie kann ich ihn erreichen? Ich kann Ihnen seine Telefonnummer geben. Unter seiner Festnetznummer in Deutschland ist er allerdings nie zu erreichen. Mobil schon eher. In Athen? Oh, Sie erreichen mich gerade in Taormina, Sizilien. Ich arbeite hier an einer Dokumentation über die Stadt und ihre Altertümer. Schade, Herr Nassiotis, dann müssen wir uns kurz fassen. Herr Merendites vom Dokumentationszentrum am Keramikos sagte mir, Sie hätten die Videos gedreht, die der Mörder benutzt hat, um per DVD die Fernsehsender hierzulande über seine Taten zu informieren. Es handelt sich um Dokumentarfilme über den antiken Friedhof von Athen und um die Ausgrabungsstätte von Eleftheris. Können Sie sich erinnern, wann Sie diese Videos gedreht haben? Oh, das muss gut 4-5 Jahre her sein. September 2009, glaube ich, habe ich beide Filme fertiggestellt. Wissen Sie, ob Sie damals Kopien an Dritte weitergegeben haben? Ich drehe meine Videos immer alleine. Fertig stelle ich die Filme zu Hause in Deutschland. Schnitt, Untertitel, Sprecherstimmen. Dann schicke ich 5 reproduktionsfähige Kopien an meinen Auftraggeber. In diesem Fall an das Ministerium für Tourismus in Athen. Aber warum fragen Sie, Herr Kommissar? Meine Videos liegen in allen Souvenirläden aus. Jeder kann sie erwerben und am Computer manipulieren. Frag ja auch nur, um das Gespräch in die Länge zu ziehen. Ja, das haben mir unsere Computerexperten auch schon erklärt. Dann danke ich Ihnen, Herr Nassiotis, für Ihre Auskunft. Denn irgendetwas stimmt hier nicht. Der ist nicht auf einer Ausgrabungsstätte. Und ich wette, der ist auch nicht in Taormina. Im Hintergrund, das klang nach Eisenbahn. U-Bahn. Die Athener Metro. Ich fahre zwar nur selten mit der, aber diese Türen. Außerdem kommt er aus Deutschland. Ist zwar nur ein schwaches Argument, doch. Kuna, Vlasopoulos! Meinen beiden Assistenten ist der Feierabend heute gestrichen. Wenn zutrifft, was ich jetzt spontan vermute, ist höchste Eile geboten. Und es steht uns ein langer Abend bevor. Vlasopoulos, lassen Sie bitte feststellen, ob sich diese Handynummer im Raum Athen-Attika orten lässt. Wenn ja, veranlassen Sie, dass ein Einsatzkommando den Halter des Handys verhaftet und hierher bringt. Und Sie, Kula, checken bitte, ob und wenn ja, welche verwandtschaftlichen Beziehungen dieser Nassiotis in Griechenland hat. Insbesondere, ob es Angehörige in Athen gibt. Und Kula, ob er eventuell auch über Immobilien in Attika verfügt, die er als Rückzugsort nutzen könnte. Ich selber informiere Gikas. Er soll uns schnellstmöglich die richterliche Genehmigung der Handyortung besorgen. Dann heißt es warten und hoffen, dass der geschäftstüchtige Dokumentarfilmer keinen Verdacht geschöpft und sein Handy weiter eingeschaltet hat. Am späten Nachmittag ergibt die Funkzellenauswertung, dass das gesuchte Mobiltelefon im Stadtteil Attiki Signale aussendet. Früher oder später hätte ich mich ohnehin gestellt. Es war nicht notwendig, dass mich Ihre Beamten vor allem Nachbarn aus der Ladenwohnung meines verstorbenen Vaters auf die Straße zerren. Ich bitte um Nachsicht. Was die Wohnung angeht, die stellen meine Leute jetzt auf den Kopf. Und wenn die finden, was ich dort erwarte, ist ihr Spiel aus, Herr Nassiotis. Der Mann, der mir gegenüber sitzt, ist um die 40, hat dunkles Haar, graumelierte Schläfen und er wirkt erstaunlich entspannt. Fast heiter. Oder sollte ich besser sagen, Herr nationaler Steuereintreiber? Denn dass Sie es sind, daran besteht für mich kein Zweifel. Warum auch? Ich bestreite das ja gar nicht. Ah, das Fläschchen mit dem Schierlingsgift. Nun ja, ich habe einen kleinen Vorrat angelegt. Die Herstellung ist doch etwas zeitaufwendig. Sie werden es finden. Aber Sie verraten mir nicht, wo. Verstehe, Sie lieben das Spiel. Was ich nicht verstehe, was wollten Sie mit Ihren Morden beweisen? Dass es alternative Methoden gibt, Steuern einzutreiben? Oh, ich würde sagen, meine ist die einzig wirksame. Nicht nur hier in Griechenland. Gewalt ist leider die einzige Sprache, die die sogenannten Eliten in Europa noch verstehen. Dann sind Sie ein Überzeugungstäter, ein Gutmensch, ein Intellektueller. Nein, ich handle, weil Erfahrung mich dazu gebracht hat. Angefangen hat es damit, dass ich hier vor rund 4 Jahren ein neues audiovisuelles Konzept für die Präsentation der Altertümer vorgeschlagen hatte. Man war allseits begeistert. Dennoch erhielt ich keine Zusage. Musste stattdessen einen Haufen Papiere, Dokumente, Unterlagen beibringen. Bis man mir nach 1,5 Jahren mitteilte, dass mein Antrag abgelehnt sei. Und wenig später hat dann ein Neffe des Leiters des Dokumentationszentrums am Keramikos den Zuschlag erhalten. Für nahezu das gleiche Projekt. Ein Neffe von Herrn Merenditis? Sie wollten sich rächen. Der griechische Staat wirft all denen, die etwas bewegen wollen, die sich engagieren, Knüppel zwischen die Beine. Belohnt wird das Duckmäusertum. Anpassung um jeden Preis. Dagegen wollte ich ein Zeichen setzen. Mit Schierlingsgift? Sokrates war alles andere als ein Anpasser. Aber er hatte sich in den Augen der Mehrheit gegen das Gemeinwesen gestellt. Letztlich ist er nur das prominenteste Beispiel dafür, wie man in der Antike Vergehen gegen das Allgemeinwohl zu ahnden pflegte. Unsere heutigen Griechen haben das vergessen. Und dafür war es notwendig, 2 Morde zu begehen. Ich bin ein Gastarbeiterkind. In Deutschland aufgewachsen. Als mein Vater in den 70ern auswanderte, um Arbeit zu finden, hatte der griechische Staat ihm nichts zu bieten. Als sein Sohn knapp 40 Jahre später zurückkehren wollte in die alte Heimat, hatte derselbe Staat seinen Kindern immer noch nichts zu bieten. Der griechische Staat ist die einzige Mafia-Organisation, die es geschafft hat, bankrott zu gehen. Alle anderen kriminellen Vereinigungen, allerorts, blühen und gedeihen. Kommen wir zu den Einzelheiten. Die Spurensicherung hat alle Hypothesen zu den beiden Fällen bestätigt. Fehlt nur noch Ihr Eingeständnis. Sokrates lässt grüßen. Kriminalhörspiel nach dem Roman Zahltag von Petros Markaris. Aus dem Neugriechischen von Michaela Prinzinger. Bearbeitung Christoph Dietrich. Es spielten Kostas Charitos, Matthias Brenner. Gikas, Thomas Thieme. Spiridakis, Markus Meyer. Lambropoulos, Max Volkert Martens. Sowie Carmen Maya Antoni, Veit Schubert, Christa Birkner, Hans-Jürgen Hörig, Markus Hoffmann, Oliver Trautwein, Max von Pufendorf, Michael Rothmann, Thomas Weppel, Anne Abendroth, Christian Gaul, Julia Brabant und Erika Skrotzki. Akkordeon, Katrin Pfeiffer. Ton und Technik, Thomas Monnerjan und Eugenie Kleesattel. Regieassistenz, Beate Becker. Regie, Christoph Dietrich. Produktion Deutschlandradio Kultur 2014. Und hier noch 2 Programmtipps. Beyond Privacy, Überwachungsalltag in den USA, ist der Titel eines Features von Simone Hamm, das Sie am Sonnabend um 18.05 Uhr hören können. Die NSA hört mit, das ist inzwischen bekannt. Dass aber amerikanische Arbeitgeber regelmäßig ihre Mitarbeiter ausspähen, Telefonate mithören, Mails mitlesen, jede Bewegung am PC auswerten dürfen, das ist weit weniger bekannt. Als die Autorin Simone Hamm nach New York zieht, um in den USA als Journalistin zu arbeiten, staunt sie über die inquisitorischen Fragen des Wohnungsmaklers, über Bekannte, die von ihren Arbeitgebern rund um die Uhr abgehört werden, über Multimillionäre, die sich mit Abhörtechniken eine goldene Nase verdienen, über Handyfunktionen, mit denen man ausspielt. Fragt sich, warum geben ausgerechnet die Bewohner des Land of the Free so bereitwillig ihre Privatsphäre auf? Beyond Privacy, Überwachungsalltag in den USA. Feature von Simone Hamm am Sonnabend um 18.05 Uhr. Das Kriminalhörspiel am nächsten Montag um 21.30 Uhr führt sie in die Zukunft, in das Jahr 2047. Auf der Erde ist ein Kampf um die letzten Süßwasserreserven entbrannt. Wasser ist der wichtigste Rohstoff der Welt. Der ehemalige Agent Durand erhält den Auftrag, die Geophysikerin Josephine Emmanuel zu suchen. Ihre Spur verliert sich in einem Unterwasserhotel. 2. Untergeschoss. Indoor-Pool. Mr. Baxter, sehen Sie sich hier ein wenig um? Ja, das habe ich vor. Ich hoffe, Sie haben Ihre Schwimmutensilien dabei. Wenn nicht, dann helfen wir Ihnen natürlich aus. Danke. Ich schwimme nicht sehr gerne. Wie Sie meinen. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Guten Abend, Frau Corim. Kommen Sie näher. Möchten Sie einen Schluck Wasser? Nein, danke. Gefällt Ihnen unser Anwesen? Es ist beeindruckend. Danke, Herr Alami, Sie können gehen. Wie ich hörte, sind Sie sehr interessiert an dem Dima und stellen außerordentlich spannende Fragen. Das liegt in der Natur meines Berufes. Ich hoffe, ich kann Ihnen weiterhelfen. Verzeihen Sie, ich habe mich Ihnen nicht vorgestellt. Damian Brandner, ich bin der Direktor des Dima. Herr Brandner, wer ist Tlaloc? Woher kennen Sie diesen Namen? Er steht in der Schenkungsurkunde. Als der letzte Inhaber, der Milliardär Trautmann, starb, verschenkte er dieses Hotel. An jemanden namens Tlaloc. Das ist der Name eines aztekischen Regengottes. Das erscheint mir doch etwas merkwürdig. Ja? Entschuldigen Sie die Störung, Herr Brandner. Ein Gast beschwert sich, dass er beim Empfang nicht eingelassen wurde. Wer? Ein Herr Baxter. Offenbar hat er seine Einladung nicht dabei. Herr Alami soll ihn beruhigen. Rufen Sie ihn an. Das mache ich. Dringlicher erscheint mir, dass es im 6. Untergeschoss ein Problem gibt. Sie entschuldigen mich? Natürlich. Ich bin sofort wieder bei Ihnen. Das Hörspiel Blowback, der Auftrag, das wir Ihnen am nächsten Montag um 21.30 Uhr auf unserem Krimitermin vorstellen möchten, kann weitergespielt werden. Deutschlandradio Kultur hat die Hörgame-App Blowback, die Suche fürs Handy, produziert, in dem der Hörer in einer 3D-Soundwelt agieren kann. Infos erhalten Sie im Internet unter blowback.deutschlandradiokultur.de. Und bis zum Beginn von Studio 9 Kompaktthemen des Tages noch ein paar Takte Miles Davis, Blue and Green.